Am Zaun, die schwarze Pupille. Öl quillt aus dem Schlüsselloch, färbt Lügen blind. Nur ein loses Brett zeigt mir das Geheime, den Winterschlaf der Ratten, die verklumpten Sterne. Gern glaube ich, pinsele mein Selbst, grabe im Erdschatten, stehe hüfthoch im Wurmloch, finde eingelegte Aale, winde mich in Neuigkeiten. Nur die Lügen zeigen mir meinen wahren Glauben am Zaun.